durch die Straßen, denn wir suchen noch. Doch was wir finden, hatten wir schon. Alles um uns ist hier, wie in einem Film. Von dem man das Ende kennt. Es wird langsam dunkel und mir kommt es vor, als ob uns die Stadt festhält. Wo ist nur die Zeit hin, in der das Kommende längst nicht zu sehen war? Wir können hier nicht länger bleiben, wenn wir noch was erleben wollen. Es gibt bestimmt da draußen irgendwo einen Platz für uns, nur für uns. Die Jahre gehen vorüber und mit ihnen die Chance, die Leere auszufüllen. Jede Nacht träum ich davon, mit dir zu entfliehen und wie alles anders kommt. Wir können hier nicht länger bleiben, wenn wir noch was erleben wollen. Es gibt bestimmt da draußen irgendwo einen Platz für uns, nur für uns. Irgendwo einen Platz für uns.